Ist der deutsche Mensch ein Wesen niederer Ordnung, für den nicht alles, was menschlicher Geist in künstlerisch geformten Worten oder Tönen schuf, wertvoll ist? Sophokles, Shakespeare, Molière, schufen die drei nun auch speziell für Deutschland wertvolle Leistungen? Ist der Wert ihrer Dichtungen für das Innenleben deutscher Menschen maßgebend genug, um einen Ödipus, einen Hamlet, einen Geizigen als Sendespiel noch zu rechtfertigen? Lothar Band in der Zeitschrift Funk. Am Innenleben deutscher Menschen war inzwischen auch die Behandlung sozialer Themen im Hörspiel ausgerichtet. Zur Arbeitslosigkeit etwa. Hermann Kasack, Der Ruf, Ursendung 12.12.1932. Die Geschichte Martin Kellers, der entlassen wird, als ein Opfer der allgemeinen Wirtschaftskrise.